hier ein ganz kleines Lied von einem jungen Mann, der Nitroglycerin verschluckt hat. Das Lied trägt den Titel von dem jungen Mann, der Nitroglycerin verschluckt hat. Und er sagt, ich habe Nitroglycerin verschluckt und man will ihm nicht so recht glauben. Ich habe Nitroglycerin verschluckt. Ach, hören Sie doch auf, junger Mann, das ist doch absurd. Nee, wirklich. Husten Sie mal ganz vorsichtig. Sehen Sie, sagt der Arzt, war doch halb so schlimm. So, jetzt setzen Sie sich da drüben auf die Wolke, ich halte so lange Ihre Harfe.